1. Sendit ein Lamm als Tribut vom Felsenland durch die Wüste zum Berg Zion, dem Sitz des Herrschers des Lands. 2. Die Stadti Moabs werden in den 14 des Annen y flatten Vogel sein, die aus einem aufgeschüchten Nest vertrieben werden. 3. Gebt Ratten vermittelt. Bietet Schutz y die Nachtem helichten Tag, verbirgt die Vertriebenen und veritet die Flutschtlinge nicht. 4. Mogen die Vertriebenen Moabs bei uch bleiben dürfen, seid ihnen ein Zuflucht vor den Zerstören, bis der Unterdrucker aufhört, die Gewalt ein End nimmt und die Verwaster aus dem Land verschwunden sind. 5. Dann wird der Thron durch Nade gefestigt werden, und im Zelt Davids wird beständig Gemmen darauf sitzen, der gerecht Richtet, nach recht Strebten sich der gerechte Kiet widmet. 6. Wir haben von Moabs großem Stolz gehort, von seiner übermassigen Arroganz, seinem Hochmut und seiner Anmassung sowie von seinem Lehren geriet. 7. Die Schalb wird Moab über Moab klagen und all werden weinen, werditem die Rosenenkoschen von Kerherseth Sufzen, wollig niedergeschlagen. 8. Denn die Felder Hesben sind verdort, fremde Herren haben die Weinstock Gibmers zerstort, deren Reben einst bis Jaser reichten, sich in die Wust ausbreiteten und sogar das Meer überquerten. 9. Die Schalb wein ich mit Jaser die Weinstock Sibmers und übergießt ich mit meinen Tränen, Hesben und Elil. Den ein Klageschrei hat ihr Herbst und Weinlis überfallen. 10. Freud und Jubel sind aus den Garten verschwunden und niemand Jubelt mehr laut in den Weinbergen. Niemand tritt Wein in den Kelten, den ich habe dem Jubel ein End bereitet. 11. Die Schalb erzittet mein Innerstes für Moab y ein Leier, und mein Tiefstes Gefühl trauert im Kerhers. 12. Und selbst wenn Moab sich auf der Opferho abmut und sein Heiligtum betritt, im zu beten, wird es nichts bewirken. 13. Dies ist das Wort, das der Herr einst über Moab gesprochen hat. 14. Doch nun hat der Herr Folgens verkündet, innerhalb von drei Jahren, genau wie die Jahr eins Lohnarbeiters gesalt werden, wird Moabs Markt mit all ihre großen Bevölkerung veraklich werden, und nur ein sehr kleiner, unbedeutender Rest wird übrig bleiben.